Ich fände es witzig, wenn es wirklich Linus Torvalds. Ich habe ihn getötet, damit ich heute mit ihm reden kann. Ja, mit Arsen und so, ihr wisst schon. Hallo, hier ist wieder Ach. Und heute wieder eine Kurzfolge A. Wir erklären, das bin in dem Fall ich, der Philipp, dem Jürgen und dem Dominik, mit 10 Hinweisen eine Person aus der Geschichte. Der einzige Hinweis, den wir vorher schon wissen, die Person weilt nicht mehr unter uns. Ihr könnt zu Hause natürlich auch gerne mitraten und schon geht's mit Hinweis Nummer 1 vor. Hast du jetzt gerade gesagt wir, das bin in dem Fall ich? Ja. Pluralis Majestatis. Ja, wie unser Freund Maurice Flitcroft, siehe Episode 6, verlor ich einige Vorderzähne. In meinem Fall im Alter von 14 Jahren durch einen Cricketball. Meine Eltern waren jedoch recht vermögend, sodass ich ein künstliches Gebiss erhielt. Also es war ein Engländer. Nein, es war jemand aus dem Commonwealth. Hohoho. Es war jemand aus dem Commonwealth. Stimmt, du hast erraten, es ist mir aus dem Commonwealth. Gute Nacht. Die eine Person, die es gibt. Es könnte aber auch, es gibt ja einen Unterschied zwischen Cricket und Crockett. Crockett ist Miami Vice und Cricket ist ein Sport. So ähnlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, dann erkläre ich ihn dir halt nicht, wenn du ihn schon weißt. Ich weiß, was gibt's denn Crockett? Ja. Was soll denn das sein? Na, das eine ist so eine Art Cricket. Wenn du jetzt sagst, so eine Cricket, dann hau ich das nicht. Eine ist so eine Art Baseball und das andere ist so eine Art, wo du halt mit so Kugeln und Hämmern auf dem Rasen durch so Törchen schießt. Stimmt, Cricket. Aber stimmt. Ja, Crockett habe ich noch nie gehört. Crockett hast du noch nie gehört? Mm-mm. Was ich heute alles lerne. Das habe ich sogar schon gespielt zu Hause. Wie dekadent. Sind das nicht auch die Roboter im Anhalter von der Laxis vom Planeten? Nee, die kommen vom Planeten Cricket, die mit so Schlägern kommen und alles kurz und klein kloppen. Hinweis Nummer 2. Wahrscheinlich waren meine künstlichen Zähne Auslöser für Depression und Überempfindlichkeit. Trotzdem machte ich meinen Weg und arbeitete nach meinem Bachelor of Arts in einer Werbeagentur. Also das erscheint mir sehr weit in der Neuzeit zu sein, weil sonst hätte es keinen Bachelor of Arts, weil das gab es früher nicht, oder? Ich habe mich gerade selber auf eine Idee gebracht. Douglas Adams. Nein, ist es nicht. Der hatte noch alle Zähne. Oh. Nein. Nein, auf sowas. Auf sowas fällst du nicht mehr rein. Da bin ich immun für sowas. Da bin ich immun. In der Geschichte der Menschheit bist du noch nie auf sowas reingefallen. Hinweis Nummer 3. Ich investierte nahezu meinen gesamten Lohn in mein Hobby. Dabei machte ich mir sehr gern auch die Finger schmutzig und legte meine Prüfung in dem Umfeld erfolgreich ab. Also hat er entweder nicht viel verdient oder er hat ein sehr teures Hobby. Golf. Zum Beispiel. Vielleicht auch Cricket. Oder Crockett. Also Cricket ist ernsthaft, glaube ich, ein teures Hobby, weil das eine richtige Cricket-Partie geht nämlich um ein paar Tage. Und deswegen ist es ein teures Hobby. Ja, naja, wenn du, und du musst die ganze Mannschaft halten. Ganz schön teuer. Ich weiß es nicht. Hinweis Nummer 4. Mein Vater unterstützte mich finanziell, sodass ich meinen Job hinwarf und mich ganz meinem Hobby zuwenden konnte. Ich machte den B-Schein. Den B-Schein. Naja, ich habe mir jetzt gerade schon gedacht, wenn er sich auch so schmutzig macht, ich war jetzt bei irgendwas mit Motoren und Schrauben und Fliegen vielleicht. So. Wahrscheinlich. Ja. Braucht man da einen B-Schein? Beim Gleitschirmfliegen, glaube ich, gibt es einen B-Schein. Möllemann? Nein, es ist nicht Möllemann. Das war der mit dem harten Aufschlag, ne? Boris Becker? Nein, nicht Boris Becker. Hinweis Nummer 5. Nach einem spektakulären Wagnis, welches ich erfolgreich durchführte, avancierte ich zu einem Medienstar. Vorträge, Geschenke, Ehrungen und 2 Schlager, die man über mich komponierte, waren schön. Aber mir wurde bald alles zu viel. Der alte Holzmichel. Nein? Lebt er noch? Gott, wie ja, schlecht. Er lebt noch. Er ist noch nicht gestorben. Ach so, nee, es ist gar kein Schlager, oder? Jetzt habe ich einen Ohrwurm, du Arsch. Gern geschehen. Mir fällt halt mal wieder nichts Sinnvolles ein. Knievel. Lebt denn der Baumgartner noch? Das wollte ich eigentlich fragen. Ja, der lebt noch. Ja, der tut sich durch sexistische Sprüche. Ja, das war der. Über den hat auch, glaube ich, niemand einen Schlager gesungen. Na los. Hinweis Nummer 6. Mit 29 Jahren heiratete ich James Jim Allen Mollison, den ich kurz zuvor in Südafrika kennenlernte. 6 Jahre später ließ ich mich scheiden. ganz am Rande, mein Leben wurde übrigens auch verfilmt. Mich spielte Anna Neagle. Wie sagt man mir ja nichts. Können wir nicht in Zukunft am Anfang schon sagen, ob es ein Mann oder eine Frau ist, weil ich mir dann immer denke, oh Mist, ich bin von einem Mann ausgegangen und versuche mich dann zu erinnern, was alles schon gesagt wurde und scheitere vollkommen. Du unterstellst, dass das Ganze eh schon schwer genug ist mit unserem Bildungsstand? Okay, ich reiß noch mal kurz ab. Nein, komm, das wäre ja auch gemein. Nein? Okay. Ich kann ja noch mal zurückspulen. Na, wollen wir weitermachen? Ja. Hinweis Nummer 7. Kurz nach meiner Scheidung wandte ich mich von meinem Beruf ab und übte ihn erneut nur als Hobby aus. Ganz am Rande, Dr. Who trifft mich in einem Comic. Wie heißt diese verschollene englische Pilotin? Oh, wie heißt denn die? Das habe ich mir. Das war die Tage auch auf Reddit, dass die scheinbar noch am Leben war auf der Insel. Es gab neue, ist es die? Es gab neue Hinweise. Wie heißt die? Ist es die? Ich will einen Namen. An die habe ich das letzte Mal schon gedacht. Ah, wie heißt sie denn? Ich weiß, wie sie aussieht, ja, darf ich es zeichnen? Also sie ist es nicht, weil sonst sagt er nicht immer einen Namen, aber wenn man nicht mit dem Namen kommt, sagt er, nein, die ist es nicht. Ah, ich glaube, die ist es. Die ist es? Ich weiß es wirklich nicht. Ach, du weißt, wen wir meinen. Nein, ich weiß wirklich nicht, wen du meinst. Na, wenn es nicht eine britische verschollene Pilotin ist, dann, es gibt massig britische verschollene Pilotinnen auf der Welt. Kann sich nachher raus. Ja, ja. Nein, ich weiß einfach wirklich nicht, ob es die gleiche wird. Ich bin ja im Ernst. Beate Use. Nein. Sozusagen, okay. Sekunde. Jürgen, machen wir es andersrum. Durch was zeichnet die sich aus? Ich habe ja vorhin erwähnt. Nein, dann ist es nicht. Moment, dann ist es nämlich nicht. Dann ist es nicht. Nein. Dann rede weiter doch bitte. Ja, Hinweis Nummer 8. Im Zweiten Weltkrieg lehnte mich die RAF, die Royal Air Force, aufgrund meines Geschlechts ab. Ich flog letztendlich für die Air Transport Auxiliary Versorgungsflüge und protestierte mithilfe meines Prominenzstatus gegen schlechte Vergütung und Vorurteile gegenüber weiblichen Piloten. Ist es Beate Use? Nein. Nein, es ist die. Es ist die verschollene englische Pilotin, deren Namen mir nicht einfällt. Habe ich nicht in einer der letzten A-Folgen schon mal über die nachgedacht? Ich glaube schon. Ja, das ist eine andere. Der Philipp wird ungehalten. Eine andere kenne ich aber nicht. Wenn du nicht aufhörst, davon zu reden, das ist die... Andersrum, ich bin mir sehr sicher, wenn das Primäre, was sie ausmacht, dass sie verschollen ist, dann ist sie es nicht. Also es ist eine verschollene britische Pilotin, die durch etwas berühmt geworden ist, das nichts mit dem Verschwinden zu tun hat. Nein, das war die Sache, wo ich geschrieben habe, eben und eben erzählt habe, dass sie zu so einem Medienstar wurde. Aber ganz nebenbei ist sie trotzdem verschwunden. Jetzt hör auf. Ja, im Endeffekt, ja. Mehr oder weniger. Wir kommen noch dazu. Sie wurde unsichtbar. Und das machen wir in Hinweis Nummer 9. Am 5. Januar 1941 flog ich alleine in einer zweimotorigen Airspeed Odd Fox MK2 zu einer Überführung los, kam aber nie an. Wahrscheinlich versuchte ich mich noch mit einem Fallschirm zu retten, sehr dramatisch alles, ich kürze es hier stark, denn man sah mich vermeintlich, könnte aber auch jemand anders gewesen sein, von einem Boot aus. Der Kapitän sprang noch in die See, um mich zu retten, doch leider verschwand Fallschirm samt Person unter dem Heck des Boots. Der Kapitän selbst verstarb übrigens kurz darauf selbst an Verkühlung. Meine Überreste wurden nie gefunden. So ranken sich bis heute Mythen um meinen Tod. Moment, ist es die verschollene, berühmte britische Pilotin? Oh Gott, jetzt guckt er echt sauer langsam. Nein, oh, alles mich gut. Ärgert eigentlich nur, dass mir der Name nicht einfällt. Dann könnten wir das Hinweis ja abschließen. Hinweis Nummer 10. 1930 flog ich, gesponsert von einem Ölunternehmer namens Lord Wakefield, von London nach Australien. Und dafür wurde sie auch sehr bekannt. Als erste Frau. Und dann allein ist sie verschollen. In neuer Rekordzeit. Aber mit dem Flugzeug, ist das eine Leistung? Sekunde. Ohne Flugzeug wird es schwierig. Erwähnte ich, dass mein längster Flug zu diesem Zeitpunkt der Wagnis schlappe 240 Kilometer lang war. Auf der Strecke kämpfte ich mit Sandstürmen, baute das ein oder andere Fliegerdenkmal, nennt man, wenn man so unterwegs baute, was? Das ist Fliegerjargon für ich lande mit der Nase auf dem Boden. Ach so. Ah, okay. Also so ein Kopfstand. Wichtige Info, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Ja, ich baute mein Flugzeug mehrfach neu auf und sang stundenlang, um nicht einzuschlafen. Ich bin die erste Flugzeugmechanikerin Großbritanniens. Trägerin des Order of the British Empire, Rang Commander. Berühmteste Pilotin von England. Sag ich doch. Ich wurde bekannt als die fliegende Sekretärin. Oh, das ist sexistisch. Das ist aber abfällig. Und wie heißt sie jetzt? Amy Johnson. Nein, das ist die ja gar nicht. Das ist sie nicht. Ja, sag ich. Wie heißt denn jetzt die andere? Also wenn man jetzt Emilia Earhart. Ja, Emilia Earhart. Danke. Aber ja. Die ist es nicht. Oh Mann. Habt ihr von der vorher schon gehört? Nein. Das ist interessant, weil die ist, wie gesagt, in Großbritannien ganz, ganz bekannt von dem, was ich gelesen habe. Aber hierzulande wusste ich es nicht und ich habe gedacht, das ist echt eine tolle Story. Ach, du kannst sie auch nicht und hast aber gedacht, den beiden kann ich sie ja servieren, die wissen sowieso nichts. Was hat denn die Emilia Earhart dann gemacht? Die ist verschwunden. Und wir verschwinden heute auch mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr einen Themenvorschlag habt, geht auf die Homepage, kontaktiert uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Blub, blub, blub, blub, blub.